Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören eine Sonderdurchsage der Polizei. Das Bundeskriminalamt gibt Ihnen Gelegenheit, Gespräche der an den Morden in Köln und der Entführung des Dr. Schleyer beteiligten Terroristen zu hören und bittet um Ihre Unterstützung. Hören Sie sich bitte die jetzt folgenden Stimmen in Ruhe an und achten Sie besonders auf die Eigenarten des Tonfalls, der Ausdrucksweise und der Sprachfärbung. Aufzeichnung 1. Was ist jetzt zurück sein? Können Sie ihm vielleicht etwas ausrichten? Ich möchte ihm gerne eine Mitteilung des Kommando Siegfried Hausner machen. Ich werde ihn ungefähr einer Stunde noch mal haben. Ich bedanke mich. Aufzeichnung 2. Die Regierung gibt heute Morgen den Herrn Pajot abgegangen und hat folgende Wortlaut. Er wird ihn noch schon nicht zugehen. Aufzeichnung 3. Hallo, wer spricht das bitte? Meier, wir sind leider eben unterbrochen worden. Sie hatten den Text jetzt richtig. Nun, das werden Sie zur gegebenen Zeit erfahren. Das Ganze ist unterschrieben mit Kommando Siegfried Hausner und trägt den Daten 12.1977. Dazu ist dann noch eine Bemerkung zu machen. Das wäre für Sie sicher interessant und das wäre dann auch alles, die Sie bedanken. Seats are so uncomfortable too. You know, you never realize it. I guess I might as well go do my makeup. In case we get out of this thing, I want to look good for those pictures. It's my only claim to fame thus far. Ende der Durchsage. Oh! No sacrifice!